unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Hier ist auch wieder meine Schwester Johanna. Hallo. Ja, trötet hier rein. Ich bin Sabine Rückert, ja. Stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, meine Schwester Theologin. Auch die brauchen wir heute wieder, um das, was wir heute durchnehmen, zu verstehen. Es geht nämlich um das Buch Tobit. Das Buch Tobit ist insofern interessant, als es nicht in der jüdischen Bibel steht, also im Tanach steht es nicht, sondern es steht auch nicht in der evangelischen Bibel, die sich am Tanach orientiert, sondern es steht nur in der katholischen Version der Bibel, also hier in meiner Gemeinschaftsübersetzung steht es auch. Es steht inzwischen auch in den evangelischen als die Apokryphen und gehört sozusagen zu den Apokryphen. Apokryphen heißen die Bücher, die in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung aufgenommen sind, aber nicht in der hebräischen Urbibel. So dass man sich ein bisschen Gedanken machen kann, warum der eine Kanon so aussieht und der andere so. Aber es gibt diesen hebräischen Kanon und den haben die Protestanten, die haben ja reformatorisch, heißt ja, sie sind zurückgegangen auf die Urtexte. Ja. Deswegen hat der Luther ja auch die Urtexte hebräisch und nicht lateinisch übersetzt, hebräisch und griechisch die Bibel übersetzt. Das heißt, man wollte auf die Urform der Bibel zurück und da gehörten die nicht dazu. Die sind auch ganz eigenartig. Wir haben sehr nette Texte jetzt vor uns, sehr schöne. Ja, das sind die Exilsgeschichten. Genau, deswegen schließen wir ja jetzt auch an. Wir hatten jetzt Untergang Nordreich, Untergang Südreich, dann haben wir den Untergangspropheten Jesaja gehabt. Und jetzt werden die Geschichten erzählt, die in den verschiedensten Varianten von Exil-Diaspora passieren. Genau. Es sind Geschichten, die von verschleppten Juden handeln. Sie spielen zum Teil in Babylon, sie spielen zum Teil in Nineveh. Also von den Assyrern oder Babyloniern jeweils verschleppt, da kommen wir dann drauf. Und an die Verschleppung kommt eben jetzt die Geschichte aus dem Exil. Allerdings haben diese Geschichten hier keinen großen historischen Wert. Die legen auch gar keinen Wert darauf, dass sie jetzt besonders historisch sind. Es kann auch sein, dass das alles stimmt, was da passiert ist. Aber es wird nicht behauptet. Na, es stimmt auf jeden Fall die Atmo. Nach dem Jesaja werden wir den Tobit erzählen, das Buch Tobit. Dann werden wir das Buch Jona erzählen und dann werden wir die großen Frauen erzählen. Ja. Judith und Esther. So ist also, es. Also das ist alles die Frage, wie assimilieren sich oder wie bringen sich die jüdischen Menschen in die Fremdgesellschaften ein und wie leben sie dort? In die sie hineingezwungen worden sind. Ja, genau. Wir haben ja das letzte Mal über die Rollen von Qumran gesprochen. Auch das Buch Tobit wurde in 1947 in Qumran am Toten Meer entdeckt. Genau, ich glaube in 7 Varianten. Ja, auf Hebräisch und Aramäisch geschrieben, in Bruchstücken, nicht das ganze Buch, aber auch dort fand man es in verschiedenen Kopien. Genau, man kennt das Buch in der Septuaginta in Griechisch, hat dann die in Qumran die aramäischen und die hebräischen Varianten gefunden. Also ich habe eine große Doktorarbeit nicht gelesen, aber zur Kenntnis genommen in Vorbereitung auf den heutigen Tag. Die ganze Doktorarbeit besteht immer nur aus G123 / was auch immer, wo sie versucht, also aus den verschiedenen Fitzeln des Buches Tobit rauszufinden, die Autorin rauszufinden, in welcher Sprache ist es ursprünglich geschrieben, weil das ist dann, hängt dann auch mit der Datierung zusammen. Ja, und vor allem stellt sich doch die Frage, steht dann was anderes drin als in den Übersetzungen? Massive Varianten. Und was man auf jeden Fall für das Buch Tobit sagen kann, es ist in allen 3 Sprachen vorhanden gewesen mit sehr unterschiedlichen Varianten. Wichtig ist, es war, glaube ich, total verbreitet. Mhm. Es war so ein beliebtes Erbauungsbuch, das man gelesen hat, um sich gut zu fühlen. Ja, und ehrlich gestanden, es ist ein richtig schönes Märchen. Genau. Eine sehr schöne Geschichte und berührt einen auch, weil es wirklich interessante Fragen der Haltung anspricht. Also wir kommen gleich drauf, aber mir hat es auch gefallen, ich habe es gern gelesen. Auch elegant geschrieben und es ist im Unterschied zu den älteren Texten, wie wir sie in Genesis oder in der Vätergeschichte, die so lakonisch sind und wo keine Ausschmückungen passieren, sind das gefällige Texte, die wahrscheinlich so um 200 vor Christus entstanden sind. Also, interessant ist bei diesem Tobit schon, dass es heißt, ich, Tobit, habe mein ganzes Leben lang. Also es ist eine Ich-Geschichte, die da erzählt wird. Und das ist ganz was Neues. Was Neues, genau. Mhm. Dass einer Ich sagt, also geht vorher gar nicht. Ja, geht vorher gar nicht. Tobit ist ein Jude, der zum Stamm Naphtali gehört. Also ein Stamm, den wir lange vergessen haben. Der kam schon lange nicht mehr vor. Es kam immer mal wieder Benjamin vor, sehr viel Juda, sehr viel Levi. Aber Naphtali haben wir wenig gehört. Aber wir wissen, dass er zu den 10 Nordstämmen gehört. Ja. Das heißt also, er ist verschleppt worden 722 vor Christus aus Samaria, also aus dem Nordreich, durch die Assyrer. Und er kam nach Ninive, in die Hauptstadt der Assyrer. Genau, der Stamm. Also der Stamm. Nicht der Ich, Tobit. Der Mann auch. Da steht nämlich, ich, Tobit, habe mein ganzes Leben lang an den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit mich gehalten. Ich habe den Brüdern aus meinem Stamm und meinem Volk, die mit mir zusammen in das Land der Assyrer nach Ninive gekommen waren, aus Barmherzigkeit viel geholfen. Okay, das heißt, dann hat er schon 1000 Mal gelogen in dem ersten Satz, weil, habe ich jetzt nicht mehr erinnert, tatsächlich, also wenn das Buch um 200 ungefähr verfasst worden ist, ja, vor Christus. Ja, das ist natürlich klar. Kann es nicht 722. Nein. Aber er tut so, als ob er mit dieser Schar, die Assyrer gibt es ja da 200 vor Christus auch Johanna, noch nicht. Aber auch Mose ist doch aufgeschrieben worden, als es Mose schon lange nicht mehr gab. Ja, natürlich. Also das wir sind aber in einer Zeitverschiebung jetzt, auch 500 Jahre zurück, tut er so, als wenn er in der Situation wäre. Ja, oder wäre. Es wurde immer weiter erzählt und dann irgendwann mal aufgeschrieben. Genau. Ne? Das Buch spielt jedenfalls 722 vor Christus, kurz danach, also nach der Eroberung des Nordreichs. Und jetzt fragt sich die Geschichte, wie ging es den Leuten, die da von den Assyrern verschleppt worden sind, in die Nähe des Stromes Tigris. Es geht jetzt auch weiter, als ich noch in meiner Heimat im Land Israel lebte. Genau. Fährt er fort. Das ist die Fiktion. Er erzählt dann noch vom Tempel in Jerusalem und so weiter und dass alle dort abgefallen sind von Gott und dass sie jetzt bestraft worden sind. Das wird jetzt wieder ausgeführt, lang und breit. Und dann erklärt er, dass es ihm jetzt die Strafe ist, dass sie verschleppt worden sind und in Gefangenschaft in Ninive, der Hauptstadt der Assyrer, jetzt leben müssen. Und die ganzen Brüder meines Stammes und alle Leute aßen von den Speisen der Heiden. Also die haben sich nicht mehr an die Speisevorschriften der Juden gehalten. Genau. Ich aber hütete mich davon zu essen, denn ich dachte mit ganzem Herzen an Gott. Mhm. Also er wird ja schon vorgestellt als ein Gerechter. Als ein Gerechter. Mhm. Und Gott schenkt ihm die Gunst und das Ansehen von Salmanassar, den hatten wir auch schon, das war der König der Assyrer. Und er wurde Einkäufer am Hof und hat dort eine relativ hohe Position eingenommen. Er durfte auch Reisen machen, zum Beispiel ist er nach Medien gefahren, an die Südspitze des Kaspischen Meers und hat dort Sachen offenbar eingekauft und hat einem Verwandten mit Namen Gabael 10 Talente Silber zur Aufbewahrung gegeben. Dazu kann man jetzt eine ganze Flut von Hintergründen erzählen. Ja, bitte. Ja, nein, denn ich weiß nicht, warum er ihm 10 Talente Silber anvertraut. Ich weiß nicht, warum fährt man irgendwo hin und gibt jemandem 1 Million. Also das Erste ist, die Zeit, in der Zeit, als das Buch Tobit aufgeschrieben worden ist, gibt es Ninive nicht mehr. Da ist eine traurige Säule noch übrig. Und den König, der ist seit vielen 100 Jahren tot. Aber das heißt, hat ihn gegeben. Wir haben eine fette Erinnerung, weil das ist natürlich auch, wir sprechen ja häufiger von Traumata, ist natürlich ein Trauma, das dann immer weiter bewältigt wird. Mhm. Das Zweite ist, die Nebenbemerkung, kein Mensch hält sich mehr an die Speisevorschriften, heißt natürlich, wie unterscheide ich mich von den Menschen, mit denen ich zusammenwohne? Machen ja Juden bis heute, dass sie sich durch Feiertage und Sabbat und die Speisevorschriften unterscheiden. Das wird jetzt hier aufgerufen. Ja. Er wird also vorgestellt als einer, der sich noch ganz weit. Dritte Beobachtung ist, dass es üblich war, nicht nur in Ninive, sondern auch in Babel, so auch im Persischen Reich, das haben ja dann schließlich auch die Perser dieses Landstrich beherrscht und die Hellenen diesen Landstrich beherrscht. Immer waren die gut gebildeten Juden relativ gern gesehen. Man hat sie an den Hof geholt, man hat sie als Schreiber, als Einkäufer, als Rechner, hat man sie die waren gebildet. Eingesetzt, weil die aus den Eliten aus Jerusalem und aus Samaria kamen, waren hochgebildete Leute. Aber du hast mir immer noch nicht erklärt, weshalb der bei einem Mann namens Gabael, der irgendwie entfernt von ihm, mit ihm verwandt ist und in der Stadt Rages, heute Rai, wohnt, warum er ihm 10 Talente Silber zur Aufbewahrung anvertraut. Das wird auch nicht erklärt. Aber was wir sehen, es gibt ein jüdisches Netzwerk. Das heißt, die Verwandten halten zusammen und sie vertrauen einander. Das sagt es auch. Also das, glaube ich, kann man daraus schließen. Ja, das kann man daraus schließen. Das heißt, die sind nicht nur in ihrer eigenen Stadt, in ihrer eigenen Familie, sondern sie wissen, wo die Verwandten wohnen und sie wissen, man kann dem Geld anvertrauen, ohne dass man Sorge haben muss, über den Christ dass man übers Ohr gehauen wird. Genau. Ja. Es sind ja auch unruhige Zeiten, das schreibt er auch, dass der Salmanasar dann gestorben ist und die Söhne haben sich dann um die Nachfolge geschlagen und Sanherib ist es dann geworden und die Regierungszeit war von Unruhen erfüllt und er konnte nicht mehr reisen. Ja, genau. So wie wir heute auch nicht mehr, wir können ja auch nicht in den Iran oder nach Russland, nicht? Ja, wir haben einige Reisen abgesagt. Würde ich gern hinfahren mal. Ja. Und es mir gern alles anschauen. Also langer Rede, schon zur Zeit des Salmanasar hat er seinen jüdischen Brüdern, seinen israelischen Brüdern viel geholfen und gab den Hungernden mein Brot, den Nackten meine Kleider. Und wenn ich sah, dass einer aus meinem Volk gestorben war und dass man seinen Leichnam hinter die Stadtmauer von Ninive gekippt hatte, begrub ich ihn. Also offenbar ist man dort sehr schlecht mit den Juden umgegangen. Ja. Denn die wurden, wir kommen gleich noch drauf, es passiert gleich was ganz Schreckliches, aber offenbar hat man die, wenn die gestorben sind, dann hat man die nicht bestattet ordentlich, sondern man hat sie irgendwo hingeschmissen auf Müll. Ja. Und er ist hin, der hat die Leichen an sich genommen und hat sie heimlich bei Nacht und Nebel begraben. Mhm. Und auch die, die der König Sanherib, den kennen wir auch von der Belagerung Jerusalems, die der Sanherib hinrichten ließ, nachdem er wie ein Flüchtling aus Judäa heimgekehrt war, steht da noch. Er hat sich gerecht an den Juden. Ja, auch genau. Das wird natürlich historisch durcheinander gebracht. Wichtig ist aber, bis heute gibt es sicher in anderen Kulturen auch, aber der Hinweis auf die Totenruhe und die Würde der Toten. Ja, das ist ganz wichtig. Die wird hier hochgehalten, zum ersten Mal tatsächlich beinahe rituell, dass es sich gehört, einen Verstorbenen würdig zu begraben. Wir haben sonst, kann ich mich erinnern, dass man schon ab und zu beim Saul hat man darauf Wert gelegt, wo der. Es gab doch auch diese Mutter, die da sich zu dem Gesetz hingesetzt hat und gewartet hat. Bis ihre Söhne zu begraben sind. Ja. Richtig. Also Andeutungen hast du, aber das ist tatsächlich, sage ich jetzt mal, so eine Art jüdischer Kodex ist, dass man seine Verstorbenen begräbt. Das ist hier zum ersten Mal wirklich, jetzt sagen wir mal, in Form gefasst. Ja, es gehört zum Kodex der Anständigen. Zum Kodex der guten Werke. Also die Obdachlosen, die Nackten, die Armen. Also Sanherib jedenfalls musste ja abziehen. Aus welchem Grund auch immer hat er Jerusalem nicht einnehmen können. Wahrscheinlich wegen der Pest. Und weil er so wütend war auf die Juden, hat er sie dann alle hinrichten lassen. Oder wen er in die Finger gekriegt hat, bei kleinstem Fehlverhalten. Und wenn der König dann die Leichen suchen ließ, der Hingerichteten, war nie keine mehr da, weil inzwischen war nämlich Tobit gekommen und hatte sie weggeschleppt. Und ein Einwohner von Ninive ging zum König und hat ihn angezeigt. Und er hat ihm gesagt, dass es Tobit sei, der sie begräbt und der Tobit muss sich verstecken. Und als ich erfuhr, dass man mich suchte, um mich zu töten, bekam ich Angst und floh. Damals wurde mir meine ganze Habe geraubt und es blieb mir nichts als nur meine Frau Hannah und mein Sohn Tobias. Und es dauerte aber nicht mal 50 Tage, da wurde der Sanherib, wir haben es ja schon gehört in der vorletzten Folge, von seinen beiden Söhnen ermordet. Und die wiederum mussten dann flüchten und wurden dann von einem weiteren Sohn des Sanherib, der Asarhadon hieß, verfolgt, getötet ihrerseits. Und der Asarhadon wurde dann König und unter dem wiederum wurde Tobit wieder eingesetzt. Er hatte aber einen Verwandten, der dort in relativ hoher Position war und es wurde ihm verziehen. Ja, genau. Ja. Aber du hast auf jeden Fall, an der Stelle siehst du, wie unglaublich labil das Leben der jüdischen Bevölkerung in der Diaspora war, je nachdem, was für eine Haltung der jeweilige Herrscher zu dieser Bevölkerungsgruppe hatte. Also da konnte es einmal wechseln und dann ging es dir ganz schlecht. Ja. Es gab keine Rechte, es gab keine Gesetze. Nein, es war Willkür. Es war Willkür. Willkür, je nachdem, wie der gerade oben an der Spitze drauf war. Ne, so ein bisschen auch wie heute bei Putin. Ja. In der, also bei den Diktatoren, ja. Also er wurde nicht mehr eingesetzt, er war kein Einkäufer mehr, aber er konnte zurückkehren in sein Haus und musste nicht mehr in Höhlen leben oder bei irgendwelchen Leuten unterkommen. Und er kam heim und seine Frau und sein Sohn veranstalteten ein Festmahl und er setzte sich an den Tisch. Aber dann hat er die vielen Speisen gesehen, unter denen sich der Tisch bog. Und er hat zu seinem Sohn gesagt, Tobias, geh raus zu den Brüdern. Wenn du einen Armen findest, der dem Herrn treu geblieben ist, dann bring ihn mit, ich warte auf dich. Und da kam der Sohn zurück, aber nicht mit Armen, sondern mit der Nachricht, auf dem Marktplatz, da liegt einer aus unserem Volk, den man erdrosselt hat. Also da ist jemand ermordet worden auf offener Straße und man hat ihn liegen lassen und niemand hat was unternommen. Ja, genau. Ja, es ist ein bisschen so wie 38. Ja. Diese ganzen Exilsgeschichten erinnern mich an die NS-Zeit. Ja. Jedenfalls lag da einer, den hatte man erdrosselt und niemand hat sich irgendwie drum gekümmert. Und jetzt springt Tobit auf und noch ehe er was gegessen hat, rennt er raus und nimmt den Toten an sich und versteckt ihn bis zum Sonnenuntergang. Und er kommt zurück, wäscht sich und isst ganz traurig, weil er den wahrscheinlich kennt, der da umgebracht worden ist. Ich erinnerte mich an das Wort des Propheten Amos, eure Feste sollen sich in Trauer verwandeln und alle eure Freudenlieder in Totenklage. Und ich begann zu weinen. Also er zitiert jetzt einen Propheten, ja. Also das heißt, als dieses Buch entstanden ist, lag der hebräische Kanon vermutlich vor. Er wird ja mehrfach zitiert. Ja, wobei die ja dann später auch nochmal überarbeitet worden sind und manchmal hat man auch einfach was reingeschrieben noch. Genau. Nach dem Sonnenuntergang machte sich der Tobit auf und ging zu dieser Hütte, wo er den Toten verborgen hatte und schaufelte ein Grab und begrub den Mann. Und die Nachbarn, die fanden das irgendwie eklig und sagten, er hat schon gar keine Angst mehr, wegen dieser Tat hingerichtet zu werden. Und dann kommt er nach Hause und darf aber nicht ins Haus, weil er sich noch nicht gewaschen hat. Er ist unrein und darf nicht ins Haus. Deswegen legt er sich in den Hof. Es ist offenbar warm und angenehm und dann legt er sich in den Hof und tut nichts über sein Gesicht. Über ihm ist ein reges Raus und Rein der verschiedenen Vögel, also die Schwalben und die Sperlinge, die nisten da überall und fliegen ununterbrochen rum. Und die kacken auf ihn runter. Es fällt Kot der Spatzen auf ihn und auf seine Augen. Und er also kriegt was ins Auge davon. Genau, bei mir heißt es Schwalben. Schwalben? Also, ja, bei mir heißt es Sperlinge, aber es ist halt ein kleiner Vogel, die in großer Geschwindigkeit darum pfeifen. Aber du musst ja echt vorstellen, das kenne ich noch von meiner Kindheit in den Bauernhöfen, dass da in den ganzen Gebälk ganz… Da war die Hölle los. Die Hölle los. Ja. Das kennen wir jetzt gar nicht mehr. Nee. Weil wir natürlich auch meistens in der Stadt leben. Ja, aber auch auf dem Lande, dass sich da irgendwie 10 Schwalbennester irgendwo befinden. Mm. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Nee. Also Klammer auf, Klammer zu. Das stimmt. Jedenfalls, die kacken natürlich auch ordentlich und unter anderem eben auch auf ihn. Das fällt ihm in die Augen und er geht zum Arzt, weil er nichts mehr sieht und der Arzt sagt, er kann ihm nicht helfen. Mm. Und da steht bei mir in den Fußnoten, der Erzähler gibt eine volkstümliche Erklärung für die Ursache der Krankheit. Ja, grauer Star. Ja. Es ist vermutlich der graue Star. Ja, irgendwas ist es jedenfalls, wird aber auf die Vogelscheiße zurückgeführt. Genau. Er ist jetzt abhängig von seiner Frau. Seine Frau ist jetzt diejenige, die das Geld heranschafft und sie webt und verkauft die Webarbeiten an die Nachbarschaft. Und eines Tages hat sie so ein schönes Stück gewebt, dass sie nicht nur den Lohn bekommt, sondern auch noch ein Ziegenböckchen dazu. Und er fragt sie, weil er jetzt blind ist, hört er das Tier meckern und fragt sie, sag mal, hast du ein Böckchen geklaut? Mhm. Und sie sagt, spinnst du? Ich habe es nicht geklaut. Es wurde mir geschenkt. Mhm. Ich habe schön gearbeitet und man hat es mir geschenkt. Und das glaubt er nicht. Er sagt, du hast es gestohlen, gib es den Eigentümern zurück, denn was gestohlen ist, darf man nicht essen. Und jetzt wird sie sauer. Sagt, du bist hier der Obermoralist, du bist hier Doktor wichtig, aber jetzt frage ich dich mal, wo ist denn dein Lohn für deine Barmherzigkeit und deine Gerechtigkeit? Man kann es dir doch ansehen, was sie dir eingebracht haben. Also hat sie natürlich recht. Du hast natürlich auch hier jetzt auch dokumentiert ein gewisses anderes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Ja. Wir haben ja ganze Passagen, wo die Frauen gar nichts sagen. Ja, hier die, sagen sie allerhand. Die muss hier erstmal die Kohle ranschaffen. Ganz andere Situation als in der Wüste oder so. Ja. Ja. Die ist nicht dazu da, Kinder zu kriegen. Die haben ein Kind, ja, einen Sohn und nicht 12 oder 15. Und sie muss die Kohle ranschaffen. Ja. Ja. Sehr modern. Ja. Und sie ist auch sehr selbstbewusst. Also sie macht sich, sie sagt ihm auch, hör mal, du liegst mir hier auf der Tasche, jetzt muss ich mir noch blöde Reden anhören. Ja, genau. Also jetzt weint er. Es wird überhaupt sehr viel geweint im Buch Tobit. Das werden wir nachher noch merken. Es wird ununterbrochen fließen Tränen. Jetzt zum Beispiel auch. Er weint und er betet. Es kommt jetzt ein langes Gebet darüber, dass man sich über ihn lustig machen darf und so weiter. Das überspringe ich jetzt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber er sagt dann, er ist also so unglücklich, dass er sagt, lass meinen Geist von mir scheiden. Lass mich sterben und zu Staub werden. Es ist besser für mich, tot zu sein, als zu leben. Denn ungerechte Vorwürfe musste ich mir anhören und ich bin sehr betrübt. Er hat doch ungerechte Vorwürfe. Ja, ich finde auch. Also das ist... Also ehrlich gesagt, Und dass seine Frau ihm das richtig stellt, das ist ja nur angemessen. Ja. Aber er heult jetzt. Er heult jetzt und fühlt sich verfolgt. Ja. Und jetzt kommt ein Schnitt. Wir haben ja letztes Mal gesprochen über Bücher, die schon geschrieben werden, wie Drehbücher. Mhm. Ein bisschen ist es hier auch so. Ja. Das ist ein total modernes Buch. Mhm. Jetzt kommt ein Schnitt und wir gehen woanders hin. Neuer Ansatz. Ja. Genau. Es ist ein, wie ein Film, genau. Ja, wie ein Film. Ja. Und das Zweite, was jetzt ist, das Ich hört auf. Ja. Es wird jetzt in der dritten Person erzählt. Ja. Das Ich ist mit der Heulphase hier zu Ende. Ja, es gibt auch die These, dass dieser erste Teil sozusagen noch dazu geschrieben wurde. Später. Vorne dran geschrieben. Ja, ja. Na gut. Aber also, das muss nicht interessieren. Es funktioniert als Geschichte doch gut. Ja, sehr gut. Mhm. Wir machen jetzt einen Sprung und gehen von Ninive. Also, vom Nordirak gehen wir in den West-Iran. Der Abstand, der wird danach eine Rolle spielen, den habe ich mal ausgemessen mit Google. In West-Iran, in die Stadt Ekbatana. Genau. Die Stadt Ekbatana heißt heute Hamadan und ist im West-Iran. Und die Stadt Ninive ist heute ein Teil von Mosul. Genau. Und liegt im Nordirak. Entfernt sind die beiden Städte voneinander 700 Kilometer, ist gleich mit dem Auto 9 Stunden, sagt Google. Und zu Fuß? Wenn man die Straße, es gibt 3 verschiedene Varianten, dahin zu kommen, die kürzeste ist 9 Stunden mit dem Auto und man muss über Kirkuk. Man muss über viele Berge gehen. Ja, das weiß ich nicht, das steht nicht drin, das ist nur die Entfernung. Aber deswegen dauert es wahrscheinlich auch so lange. Ja, also wenn du es zu Fuß gehst, dauert es natürlich das 6-fache. Ja, das werden die ja auch gleich, deswegen habe ich es ja gegoogelt. Genau. Also wir ziehen jedenfalls jetzt von Mosul nach Hamadan. Der Landstrich heißt Medien, gehört auch zum Assyrerreich, heißt Medien, ist südlich des Kaspischen Meers. Und da lebt eine junge Frau, die heißt Sarah und ihr Vater heißt Reguel. Und dieses Mädchen ist auch eine verschleppte Jüdin und ist in einer absolut blöden Situation, weil sich inzwischen schon die Mägde über sie lustig machen. Niemand achtet sie, niemand liebt sie, denn sie hat einen Fluch auf sich. Sie war mit 7 Männern bereits verheiratet, doch bevor sie die Hochzeitsnacht vollziehen konnte, hat ein böser Dämon mit dem Namen Aschmodai alle 7 getötet, okay, die gilt bevor jetzt schon, sie mit ihr geschlafen hatten. Die gilt jetzt schon irgendwie als mordende Witwe, so ähnlich. Naja, also wenn man es ganz ehrlich, also eine Frau, die 7 Männer verliert, da kommst du schon drauf. Da kommt man auf Ideen. Also, dass sie Juden sind, kriegst du natürlich mit. Sarah ist ein jüdischer Name und der Reguel, er hat den El im Namen, also den Gott im Namen. Also auch da, weißt du, da bist du zu Hause in der jüdischen Community. Ja. Und die Mägde sagen zu ihr, begreifst du denn nicht, dass du deine eigenen Männer erwürgst? 7 hast du gehabt und keiner ist dir geblieben. Hoffentlich bekommen wir nie einen Sohn oder eine Tochter von dir zu sehen, sagen die Mägde zu ihr. Ja, da kommt dann ein Ungeheuer raus oder ja, so ähnlich. Ja, oder sie sagen, die wirst du dann auch umbringen oder sowas, nicht? Also ganz schrecklich. Und die Sarah ist so depressiv über diese Missachtung, dass sie sich erhängen will. Und dann sagt sie, ich bin die einzige Tochter meines Vaters. Wenn ich das tue, dann ruiniere ich meinen Vater, denn ich bin auch die einzige, die erben kann. Und jetzt tritt sie ans Fenster und betet. Gepriesen seist du Herr, mein Gott und so weiter. Und macht das Gleiche, so eine Parallelveranstaltung wie der Tobit vorhin, der auch ein langes Gebet gesprochen hat. Und sie sagt, von ihm wende deine Augen nicht von mir, lass mich von dieser Erde scheiden, damit ich nicht länger solche Beschimpfungen anhören muss. Du weißt, Herr, dass ich frei bin von jeder Sünde mit einem Mann. Aber ich bin die einzige Tochter meines Vaters, er hat kein anderes Kind, das ihn beerben könnte. Also wir haben eine Exposition, Wir haben zwei Lebensgeschichten, ein Vater und eine Tochter, die beide in einer suizidalen Situation eigentlich zwei enden. Suizidale Juden, die nicht ein noch auswissen. Genau, und es ist auch parallel gebaut mit jeweils diesem Gebet. Ja, und jetzt finden die beiden Gebete zusammen und sie treffen das Gehör des großen Raphael. Raphael ist einer der vier Erzengel. Genau. Neben Michael. Oh, wie heißen sie denn? Weißt du's? Ja. Michael, Gabriel, Uriel und Raphael. Uriel, genau. Ja, genau. Michael, Gabriel, Uriel und Raphael, genau. Dieser Raphael, der heißt Gott heilt, heißt Raphael. Genau. Und dieser Raphael hört das und er beschließt, denen zu helfen. Raphael ist bis heute der Heilige, der Ärzte, der Apotheker, der Pilger. Ja, das kommt auch jetzt alles. Und es findet alles hier seinen Ursprung in dieser Geschichte. Genau. Er wird von Gott losgeschickt, um die beiden zu heilen und sie von ihren Sorgen zu befreien und den bösen Dämon Aschmodai wegzukriegen. Und er weiß auch, dass Tobias die Sarah zur Frau bekommen wird. Und der Tobias ist der Sohn Tobias des Tobit. Ist der Sohn des Tobit, genau. Und der Tobit kehrt zur gleichen Zeit in sein Haus zurück, als Sarah, die Tochter des Reguel, aus ihrem Zimmer herabkam. Also es ist ein Parallelschnitt, wie beim Kino. Ja, ne? Toll. Mhm. Und an diesem Tag erinnert sich der Tobit an das Geld, das er in der Stadt Rages in Medien bei Gabael hinterlegt hat. Also hier siehst du das Motiv. Du fragst ja, warum er das geliehen hat. Umgekehrt ist die Geschichte gebaut. Der Tobit kann der Familie nichts mehr beitragen. Seine Frau wirft ihm vor, ich muss die Kohle ranschaffen. Ja. Da fällt ihm ein, ich habe ja noch irgendwo einen Geldsack stehen. Genau, und die Stadt Rages, die heißt heute Rai, R-A-Y, und liegt im Speckgürtel von Teheran. Und er hat gesagt, ich wünsche mir den Tod, aber ich kann meine Familie so nicht hinterlassen. Er denkt ja immer noch darüber nach, sich zu töten. Aber ich muss meine Familie versorgen. Deswegen muss mein Sohn jetzt dahin gehen zu dem Gabael und das Geld holen. Und er hält ihm eine lange Rede, einen langen Sermon, den ich jetzt auch überspringe, und sagt zu ihm, er soll sich von jeder Art von Unzucht fernhalten, wenn er auf die Reise geht. Er soll eine Frau vom Stamm seiner Väter nehmen, also eine Jüdin. Ist auch und keine klar. Fremde. Keinesfalls sind Fremdenehen bei einem gerechten Juden erlaubt. Ja, und er soll seine Brüder lieben, also sein Volk lieben, und er soll mitleidig sein, denn der Stolz führt ins Verderben und bringt Zerrüttung mit sich. Auch Charakterlosigkeit führt zur Erniedrigung und großer Not. Die Charakterlosigkeit nämlich ist die Mutter des Hungers. Und da muss ich sagen, ist richtig. Das ist ein unglaublich wunderbarer richtiger Satz. Genau. Charakterlosigkeit ist eigentlich der Born von ganz viel Unglück. Genau. Auch für den Charakterlosen selbst. Ja, für alle, die um ihn herum sind. Man kann wirklich sagen, dass die Frage des Wohlergehens ganz oft auch eine Frage des Charakters ist. In Friedenszeiten fast Worte nur noch. Worte halten, Verlässlichkeit, Verträge halten, all solche Sachen. Stabil sind die Grundlage von jeder Form von Stabilität. Ja. Und jetzt sagt er ihm Folgendes, und das hören wir uns jetzt an. Wenn jemand für dich gearbeitet hat, lass seinen Lohn nicht über Nacht bei dir liegen, sondern zahle ihn gleich aus. Und wenn du Gott dienst, wird auch dir Lohn zuteil werden. Hüte dich, Kind, in allen deinen Werken und durch deinen ganzen Wandel zeige deine gute Erziehung. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Wein trinke nicht bis zur Trunkenheit und Trunkenheit begleite dich nicht auf deinem Wege. Teile dein Brot mit dem Hungrigen und von deinen Kleidern gib den Nackten. Alles, was du im Überfluss hast, gib als Almosen. Und dein Grab der Gerechten, und gib es nicht den Sündern. Suche Rat bei den Weisen und verachte keinen nützlichen Rat. Wir würden heute sagen, das ist ein Reisesegen. Also gibt er ihm Ratschläge mit und segnet ihn und sagt ihm, wie er sich zu verhalten hat, und zwar die Eckpunkte dessen, was ein gerechtes Leben ausmacht. Wie alt wird der Tobias sein? Noch 18 vielleicht. Ja, sagt der Tobias, das will ich alles tun, was du mir aufgetragen hast, aber wie soll ich denn das Geld holen? Ich kenne ja den Gabael gar nicht. Und da sagt ihm der Vater, ich habe einen Schuldschein. Den zeigst du ihm und jetzt brauchst du aber jemanden, der mit dir auf die Reise geht. Allein kannst du es nicht machen. Aber der Tobias kennt niemanden, der auf die Reise gehen könnte und deswegen macht er sich auf die Suche und nach einiger Zeit findet er einen Begleiter. Der ist der Raphael, der Erzengel, aber das weiß der Tobias nicht. Und er fragt ihn aus und sagt, ja, ich will mit dir reisen, ich kenne auch den Weg und war auch schon bei unserem Bruder Gabriel zu Gast. Okay. Also er gibt sich als jüdischer Reisebegleiter. Ja. Also was jetzt folgt, ist eine richtige Schutzengelgeschichte. Genau. Das ist das, was wir auf diesen heiligen Bildchen oder was man auf esoterischen Bildchen auch sieht. Der Schutzengel, der hinter den Menschen hergeht oder an ihrer Seite und den sie nicht erkennen als einen solchen. Also vielleicht kann ich dazwischen noch einwerfen, dass das vermutet wird, dass das, diese Schutzengelgeschichte möglicherweise ein Grund ist, warum das auch nicht in den Kanon aufgenommen wurde. Warum? Wenn du dich erinnerst, Engel kommen sehr zurückhaltend vor, es sind Männer, yeah. Es kommen drei Männer. Ja. Yeah. Aber dass man aufbaut eine Figur, eine Engelsfigur, die nebenher läuft und sozusagen berechenbar und sichtbar und irgendwie rekonstruierbar neben dir herläuft, das ist ja auch bei uns, bei den Marteln oder bei den verschiedenen Votivtafeln, es ist ja auch bei uns, sagen wir mal, Volksglaube, wird aber doch von, sagen wir mal, etwas distanziert von der Theologie betrachtet. Ja. Nicht Aberglaube, aber es ist Volksglaube. Und so ähnlich haben vermutlich die hebräischen Theologen auch diesen Text angeguckt. Ja. Also, das war ihnen zu viel auf die Zwölf. Genau, dass da so ein Raphael da den Jungen da begleitet. Ja. Das ist das eine Argument. Das zweite Argument, das dritte kommt später, aber das zweite Argument ist, dass man im Grunde genommen auch theologisch keinen Dämon zugelassen hat. Jüdisch ist eine insofern aufgeklärte Kultur, als sie gesagt haben, alles, was uns widerfährt, kommt von Gott. Zwischen Geister, zwischen Elemente, irgendwelche Dämonen, deren Herkunft wir nicht naturwissenschaftlich erklären wollen wir können. Nicht. Quatsch. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Also auch dieses Auftauchen, das ist ja eher so ein persisches Motiv, dass die Dämonen und die Geister da rumfahren. Geist aus der Flasche. Und Fuhrwerke. Ja. Genau. Da nimmt man an, das ist auch ein Grund, warum man sich distanziert hat. Ich sage, das ist ein sehr schönes Buch zum Lesen, sagt auch der Luther übrigens, sehr schön. Hilft dir zum Leben, sind sehr viele wichtige Anregungen drin. Aber es gibt Passagen drin, wo in der man Bibel sagt, hat es nichts zu suchen. Die führen einen in Aberglauben. Mhm. Oder sagen wir mal in so einem naiven Glauben. Hatten wir noch nie einen so Dämon Glauben. Hatten wir bisher noch nie einen Dämon? Ich bilde doch, da war schon mal der eine oder andere. Wir hatten schon, aber auch, die wurden halt dann besiegt. Wir haben ja dann bei Jesus auch Dämonen. Ja, bei dem, da kommen sie da doch auch kommen wieder. Sie, da ein großer kommen sie Schar. Vor. Aber wir können jetzt nicht von einem dicken Strom von irgendwelchen Zwischenweltlichen. Ja. Wir haben die Hexe von Endor. Genau. Und solche Sachen haben wir gehabt. Aber man kann schon sagen, weder Engelsfiguren fliegen da in der Gegend, vielleicht in der Vision des Jesaja, aber sie sind nicht auf Erden und begleiten die Leute. Nee. Ja. Na gut. Also jedenfalls, der Engel reist mit ihm. Und der Tobias freut sich sehr, dass er einen Reisebegleiter gefunden hat, auch wenn er nicht weiß, was für ein Reisebegleiter das ist. Und er sagt, warte, ich muss zu meinem Vater, ich muss ihm erzählen, dass ich einen gefunden habe, der mit mir reist. Und der Vater sagt, ah, ruf ihn zu mir her, ich möchte wissen, aus welchem Stamm er kommt. Das ist ja auch, den neuen Freund von meiner Tochter, den möchte ich jetzt mal sehen. Genau. Ja, wie der aussieht. Und aus welchem Haus kommt er. Ja, genau. Und das ist genau so wie vor Tausende von Jahren. Immer die Eltern sagen immer dasselbe. Den möchte ich mir erst mal anschauen. Und der Tobias holt den Engel und der Raphael kommt rein. Der Vater fragt, aus welchem Stamm bist du und aus welcher Familie? Und da sagt der Raphael, geht's dir um den Stamm und die Familie oder um einen Mann, der gegen Entlohnung mit deinem Sohn auf Reisen geht? Der weist es zurück. Ja, und der Tobit sagt, hallo, ich möchte nur deine Herkunft und deinen Namen wissen. Da sagt der Raphael, ich heiße Asaria und bin der Sohn des großen Hanania, einer von den Brüdern deines Stammes. Und der Tobit sagt, sei willkommen, sei mir nicht böse, dass ich dich gefragt habe. Ich sehe, dass du aus einem guten und edlen Geschlecht stammst. Der hat also gelogen. Ja, genau. Er hat was erzählt, irgendwas erfunden. Ja, genau. Der Engel hat was vom Pferd erzählt. Ja, genau. Und der Tobit ist drauf reingefallen und ist zufrieden und hält dann noch ein großes Lobgedicht auf den Hanania und was das für ein toller Vater sei und so. Und dann fragt er ihn noch, welchen Lohn willst du haben? Eine Drache täglich und dazu den Lebensunterhalt, wie auch mein Sohn bekommt. Aber ich will dir noch was dazugeben, wenn ihr beide gesund zurückkehrt. Und so einigen sie sich. Der Raphael sagt, okay, einverstanden. Also er sagt auf keinen Fall, ich mache das umsonst. Mm-mm. Engel machen alles umsonst. Nö, nö, der will Kohle. Mm-mm. Also ganz normal. Ganz normal. Er benimmt sich wie ein Mensch. Genau. Und das sagt der Tobi zu seinem Sohn, Tobias, mach dich fertig zur Reise und ich wünsche euch alles Gute. Und Gott, der im Himmel wohnt, wird euch auf eurer Reise behüten. Sein Engel möge euch begleiten. Ist das nicht süß? Genau. Da hat er zufällig ins Schwarze getroffen. Ja. Ja. Und da brachen die beiden auf und der Hund des Tobias lief mit. Mhm. Der ist dann umgekehrt, der taucht am später nochmal auf. Ja, aber du musst ja auch, hier kannst du auch sehen, Hunde kommen in unseren ganzen alten Texten gar nicht vor. Ja. Die waren wild, richtig, die wurden auch nicht domestiziert. Die wurden getreten. Die wurden getreten und nicht domestiziert. Mhm. Jetzt haben wir schon mal einen Haushund. Einen Haushund, ja, genau. Der läuft mit und kehrt dann um. Genau. Und die Hanna, die Mutter, sieht die Sache anders. Die sagt zum Tobi, zu ihrem blinden Mann, warum hast du unseren Sohn weggeschickt? War er nicht die Stütze unseres Alters? Wir hätten dieses Geld doch gar nicht gebraucht. Es ist doch nichts im Vergleich zum Leben unseres Sohnes. Es ist doch nur Geld. Ne? Ehrlich. Hat unsere Mutter immer gesagt. Ja, das sage ich auch, das steht hier nicht. Das habe ich gesagt, weil es unsere Mutter immer gesagt hat. Es ist doch nur Geld. Ja. Hauptsache, du bist gesund, wenn wir ein Auto kaputt gefahren hatten. Genau. Und der Tobit sagt, mach dir keine Sorgen, er wird gesund zurückkehren, denn ein guter Engel begleitet ihn und seine Reise wird ein gutes Ende nehmen. Mhm. Er hat irgendeine Ahnung, dieser Tobit. Und die Mutter, seine Frau, hat keine Ahnung von seinen Gedanken. Ja. Also sie weiß nicht, dass der sich das Leben nehmen will. Nein, der sie weiß gar nichts. Sie weiß gar nichts. Sie weiß gar nichts. Und er verdächtigt sie des Diebstahls. Also das scheint keine besonders glückliche Ehe zu sein. Aber wir als Leser, und das ist natürlich auch jetzt trickreich, wir wissen natürlich viel mehr. Also du bist jetzt zum ersten Mal in richtiger fiktionalen Du bist ein Romanleser. Autoren, genau. Situation. Der übergeordnete Erzähler. Genau. Und die beiden kommen dann abends an den Tigris und übernachten am Fluss und der Tobias geht in den, also der Tobias und der Raphael nicht, der Tobias geht jetzt im Fluss baden und da schießt ein Fisch aus dem Wasser hervor und will ihn verschlingen. Da scheinen ja ordentliche Brummer drin gewesen zu sein in diesem Tigris und der Engel ruft zum Tobias, pack ihn und da packt der junge Mann den Fisch und wirft ihn ans Ufer. Und der Engel sagt zu Tobias, schneid den Fisch auf, nimm Herz, Leber und Galle heraus und bewahre sie auf, wie auch immer man das damals gemacht haben soll. Der junge Tobias tut, was der Engel ihm befiehlt und sie braten den Fisch und verzehren ihn. So, jetzt hast du Märchenmotive, ja. Das Ungeheuer, das sich fressen will. Mhm. Dann hast du die Märchenmotive, kennst du aus… Fischer und seine Frau. Fischer, das eine aus Fischer und das andere kennst du aus Schneewittchen. Mhm. Bewahre auf, Herz, Leber und was auch immer. Richtig. Du merkst, du bist schon ein bisschen in der Welt des Aladdin und der Wunderlampe und was auch immer. Ja. Und als sie weiterreisen und in die Gegend von Ekbatana kommen, der Tobias fragt den Engel, Azaria, mein lieber Bruder, weshalb sollten wir eigentlich Leber, Herz und Galle von dem Fisch aufheben? Wozu soll das gut sein? Und der Raphael sagt, wenn jemand von einem Dämon oder einem bösen Geist gequält wird, soll man das Herz und die Leber des Fisches in seiner Gegenwart verbrennen. Dann wird er von der Plage befreit. Und wenn jemand blind geworden ist und Flecken in den Augen hat, so soll man die Augen mit Galle bestreichen, so wird er geheilt. Flecken in die Augen, da hast du jetzt dann diesen Star. Und als sie dann nach Ekbatana kommen, sagt der Engel zum Tobias, mein lieber Bruder, heute werden wir bei Reguel übernachten. Er ist ein Verwandter von dir und er hat nur ein einziges Kind. Eine Tochter mit dem Namen Sarah. Und mit ihm will ich reden, dass er sie dir zur Frau gibt. Denn dir steht ihr Erbe zu, weil du ihr einziger Verwandter bist. Das Mädchen ist schön und klug. Mhm. Also erstmal geht es ums Erbe, aber das Mädchen ist auch okay. Ist auch okay. Ja. Aber du siehst auch hier wieder ein kleines Argument, warum es nicht in den Hauptschriften steht. Dieses magische Zeug und wahr, bestreiche doch mit dem und bestreiche mit dem. Ja. Mögen die jüdischen Schriften auch nicht. Mhm. Die mögen ordentliche Ärzte, aber sowas, dieses magische Drumherum, mögen sie nicht. Auch der Jesus macht keine Magie, der redet den Dämon an später und sagt, hau ab. aber der hat sozusagen die Autorität des Wortes. Aber dieses, wir schmieren mal ein bisschen Galle und wie sie im Macbeth hexen. Ja, Hexenwerk. Hexenwerk sind, das findet in den übrigen biblischen Schriften so nicht statt. Und der Raphael sagt zum Tobias, ich rede mit dem Vater der Sarah und wenn wir aus Rages zurückkommen, wo wir das Geld abgeholt haben, dann feiern wir Hochzeit. Denn ich weiß, dass Reguel sie nach dem Gesetz des Mose keinem anderen Mann geben darf, sonst wird er mit dem Tod bestraft, denn du hast vor allen anderen Anspruch auf ihr Erbe. Also der hat so ein Vorkaufsrecht, weil er Verwandter ist. Ja. Mhm. Und der Tobias sagt, ja, ich habe schon gehört, aber mein lieber Asaria, sagt er zum Raphael, die war ja schon mit 7 Männern verheiratet und alle sind im Brautgemach sofort gestorben. Ihr Ruf ist ihr vorausgeeilt. Ja. Ich bin der einzige Sohn meines Vaters und ich möchte nicht so sterben wie die anderen Männern, wenn ich das Brautgemach betrete. Ein Dämon ist in sie verliebt und bringt alle um, die ihr nahe kommen. Ist in sie verliebt. Ja, ist in sie verliebt. Ja. Ja. Und da sagt der Engel, erinnerst du dich nicht daran, dass dein Vater dir aufgetragen hat, eine Frau aus deinem eigenen Volk zu heiraten? Also hör jetzt auf mich, sie wird deine Frau. Und wegen dem Dämon brauchst du dir keine Sorgen machen, noch in dieser Nacht wird sie deine Frau. Und wenn du ins Brautgemach gehst, nimm Glut aus dem Räucherbecken. So ein Räucherbecken ist wahrscheinlich… Ist die Heizung. Ist die Heizung, ja, ne? Genau. Ja, genau. Ist einfach so wie offene Kohle. Ja. Genau. Im Räucherbecken leg ein Stück von dem Herz und der Leber des Fisches darauf und lass es verbrennen. Sobald der Dämon diesen Geruch verspürt, wird er fliehen und auf Ewigkeit nicht zurückkommen. Weil wenn du zu ihr gehst, dann ruft beide Gott an. Das Mädchen ist schon immer für dich bestimmt gewesen. Du wirst sie aus ihrer Not befreien und sie wird mit dir ziehen und dir gewiss Kinder schenken. Und jetzt ist der Tobias beruhigt und sein Herz gehört Sarah. Und als sie in Ekbatana in das Haus des Reguel kommen, da kommt ihnen die Sarah schon entgegen und sieht sehr gut aus und gefällt dem Tobias. Der Reguel sagt, wie sieht doch dieser junge Mann meinem Vetter Tobit ähnlich? Und der Reguel fragt die beiden, woher kommt ihr, liebe Brüder? Und sie antworten, wir gehören zum Stamm Naphtali, der in Ninive in Gefangenschaft lebt. Und da fragt er sie, kennt ihr unseren Bruder Tobit? Und sie sagen, der Tobias ist sein Sohn. Und da springt der Reguel auf und umarmt ihn unter Tränen und segnet ihn und freut sich. Da siehst du auch wieder, es ist gar nicht leicht, in der Diaspora die Tochter zu verheiraten, beziehungsweise ja, den Sohn. Ja, weil es gar nicht so viele andere gibt. Es gibt gar nicht so viele andere. Dann muss die Familie noch vorgezogen werden. Ja. Und. Das heißt, man ist wahnsinnig froh, wenn man einen gefunden hat. Naja, also ehrlich gesagt, also schon mal 500 die hat ja 7 Kilometer ausgerottet. Das ist natürlich auch nicht schön. Ne? Das Motiv kommt ja übrigens im Neuen Testament nochmal in großen Variationen. Wie der Jesus von den Sadduzäern gefragt wird, wie ist es denn, wenn eine Frau mit 7 Männern verheiratet war? Ja. Mit wem ist sie denn im Himmel verheiratet? Ja, die wollen den ja auf den Arm nehmen, aufs Glatteis führen. Da kommt also das Motiv nochmal. Ja. Und dann schlachten sie einen Widder und feiern die Wiederzusammenkunft der Familie. Und der Tobias bittet den Raphael, Raphael geht doch mal bitte, oder Raphael, der weiß ja nicht, dass er Raphael heißt, der sagt ja Asaria zu ihm, geh doch mal und rede mit dem Reguel über die Sache, damit die ein gutes Ende nimmt. Also es geht natürlich um die Eheschließung. Und der Reguel sagt zum Tobias, iss und trink und lass es dir gut gehen. Du hast einen Anspruch darauf, mein Kind zu heiraten, aber ich muss dir ehrlich gestanden was sagen. Ist gefährlich. Meine Tochter ist gefährlich, die hatte schon 7 Männer und jeder, der in das Brautgemach betreten hat, ist noch in derselben Nacht gestorben. Aber lass es dir trotzdem gut gehen. Und der Tobias sagt, ich will nichts essen, ehe ich nicht feierlich sie zur Frau genommen habe. Und da sagt der Reguel, also kommt er zur Tür rein und geht schon mal durch. Ja, aber das ist so. Das ist so. Ja, bei vielen Völkern ist das so. Du sollst sie bekommen, sie ist von jetzt an nach Recht und Gesetz deine Frau. Du bist mit ihr verwandt. Der barmherzige Gott schenke euch Glück. Und dann gibt er sie ihm zur Frau. Hier, sie sei dein, nach dem Gesetz des Mose, führ sie zu deinem Vater und er segnet sie. Und dann rief er seine Frau Ätna herbei, nahm ein Blatt Papier, schrieb den Ehevertrag, setzte das Siegel drunter und dann begann man zu essen. Und der Reguel sagt zu seiner Frau Ätna, richte das Zimmer her und führ die Sarah hinein. Und sie tut, was er sagt Und die Sarah sitzt drin in ihrem Brautgemach und weint. So, und jetzt gibt es noch eine Variante. Noch eine Sekunde, ich erzähle noch gerade das Kapitel zu Ende. Ihre Mutter trocknet ihr die Tränen, jetzt wird schon wieder geweint. Hab Vertrauen, mein Kind, nach so viel Leid schenke dir der Herr des Himmels endlich Freude. Hab Vertrauen, mein Kind. Jetzt bist du dran. Ja, es gibt noch eine weitere Erklärungsmöglichkeit, warum dieses Buch, wir haben ja schon jetzt viele Argumente gefunden. Ja. Und noch ein weiteres ist, dass diese Hochzeitszeremonie, die hier ausführlich beschrieben ist, natürlich mit der Halacha, mit der jüdischen Vorschrift zu heiraten, gar nichts zu tun hat. Mhm. Und deswegen könnte es sein, dass man gesagt hat, oh Gott, da kommen vielleicht unsere jüdischen Freunde auf falsche Gedanken, dass man so ganz einfach mal schnell hier einen Zettel aufschreibt. Einen Zettel aufschreibt. Verheiratet. Viele Grüße, Papa. Ja, genau. Ja. Also, das ist auch noch ein Argument. Aber in der Diaspora gelten ja oft andere Gesetze. Ja, aber man will sie halt dann auch nicht kanonisieren. Ja. Also jedenfalls sitzt jetzt die Sarah da, wird von ihrer Mutter getröstet. Und weint. Und weint. Und weint. Und nach der Mahlzeit führen sie den Tobias in das Brautzimmer und als er hineingeht, erinnert er sich an die Worte des Raphael. Und er nimmt etwas Glut aus dem Räucherbecken, legt das Herz und die Leber des Fisches darauf und lässt sie verbrennen. Und der Dämon, der den Geruch riecht, flieht in den hintersten Winkel Ägyptens und wurde dort vom Engel gefesselt. Ist das nicht irre? Also, das sind doch auch 1001-Nacht-Vorstellungen. Ja. Ne? Dass der fliegt da, der aus der Flasche oder wie auch immer. Aus dem Zimmer, der hat schon gelauert. In die jüdische Sarah verliebt ist. Jetzt wird er in Ägypten gefesselt. Ja. Und als Tobias und Sarah in der Kammer allein sind, da küsst er sie nicht, sondern er betet mit ihr erstmal ausgiebig. Und sagt zu ihr, komm, wir wollen beten, damit der Herr Erbarmen mit uns hat. Und dann beginnt er zu beten, es kommt dann ein langes Gebet von Adam und Eva und so weiter. Das wollen wir jetzt überspringen, aber am Schluss sagt er Folgendes. Und nun, nicht aus böser Lust, nehme ich meine Schwester zur Frau, sondern reinen Sinnes. Lass uns beide Gnade finden und gemeinsam alt werden. Und sie sagten miteinander, Amen, Amen. Und sie legten sich schlafen für die Nacht. Von diesen jeweiligen Szenen sind auf unseren kleinen Papierfetzen vom Buch Tobit immer mal wieder kleine Varianten. Das muss man sich vorstellen, dass zum Beispiel im einen steht Amen und im anderen steht Amen, Amen oder so. Oder es wird eine längere Abhandlung darüber, dass man aus Liebe und nicht aus Begierde heiraten soll. Also das wird zwar hier auch gesagt, aber es ist in einer anderen Variante etwas länger. Mhm. Also will sagen, die Handlung wird nicht verfälscht, aber es wird doch der eine oder andere Schwerpunkt stärker gesetzt. Hier in meinen Fußnoten steht auch noch, zu dieser Hochzeitsnacht steht, vertreibt wirklich das magische Ritual den Dämon? Oder wird der Wandel nicht eher durch das Vertrauen des jungen Tobias bewirkt? Das ist jetzt wieder die katholische Deutung. Mhm. Ja, aber tatsächlich dieses ungute Gefühl, das auch die Juden hatten bei diesen magischen Dingern, das kommt hier auch zum Tragen. Am nächsten Morgen steht der Brautvater Raguel auf und geht hinaus und hebt ein Grab aus. Damit beginnt sein Morgen, denn er ist sicher, er kommt jetzt gleich ins Brautzimmer und holt den nächsten Toten raus. Und als er wieder ins Haus kommt, da sagt er zu seiner Frau, Edna, schick mal die Magd hinauf, sie soll nachsehen, ob er noch lebt. Aber du hast auch wieder hier eine Parallele der Motive. Der Tobit begräbt die Leute, hier hebt er auch ein Grab aus. Wenn er nicht mehr lebt, dann wollen wir ihn schnell begraben, ohne dass es einer merkt. Die Magd öffnet die Tür und geht hinein und da liegen zwei drin, die schlafen. Und dann geht sie hinaus und berichtet, der Tobias ist am Leben. Und da preist der Raguel Gott und betet, sei gepriesen und so weiter und singt ein langes Dankgebet und singt, sei gepriesen, weil du mit diesen beiden Menschen Erbarmen hattest, die die einzigen Kinder ihrer Eltern sind. Herr, hab Erbarmen mit ihnen und lass sie ihr Leben in Gesundheit und Freude verbringen. Genau. Und er veranstaltet ein Hochzeitsfest, das 14 Tage dauert. Und noch vor Beendigung der Hochzeit beschwört er den Tobias, nicht abzureisen, ehe die 14 Tage um sind. Und dann soll er die Hälfte seines Vermögens in Empfang nehmen und wohlbehalten zu seinem Vater zurückkehren. Und das Übrige, sagt er, bekommst du, wenn meine Frau und ich gestorben sind. Dann bekommst du die zweite Hälfte unseres Vermögens. Also das haben wir vorher auch nicht so ausführlich gehört, wie heiraten mit dem Erben zusammenhängt. Ja, hier wird es ja sehr genau geschildert. Ja. Also erste Hälfte kriegt der Mann. Und dann haben wir zweimal Einzelkinder. Mhm. Ja. Auch neue Sache. Tobias geht zu seinem Freund, zu seinem Reisebegleiter Raphael und sagt, Asaria, mein Bruder, nimm einmal einen Knecht und zwei Kamele und reise für mich nach Rages in Medien zu dem Gabael und hol mir dort das Geld und bring Gabael zur Hochzeit gleich mit. Also will den einladen, diesen Menschen, der das Geld verwahrt. Ja, das ist jetzt vielleicht noch 200 Kilometer oder ja, wie. Da habe ich jetzt nicht gegoogelt, wie weit das ist, aber es ist jetzt nicht so weit. Ja. Der Raguel hat mich beschworen, nicht wegzugehen. Und mein Vater zählt seine Tage, wenn ich zu lange wegbleibe, macht er sich zu große Sorgen. Und der Raphael sagt, okay. Und reist für ihn ab und bleibt über Nacht bei Gabael, legt ihm den Schuldschein vor, Gabael holt den versiegelten Beutel, gibt ihm das Geld und am frühen Morgen brechen sie gemeinsam auf und kommen zum Hochzeitsfest. Mhm. Und Tobias pries seine Frau. Mhm. Also so einen Engel möchte ich auch mal haben, ja, der für mich die ganzen Sachen erledigt. Ja. Und die gefährlichen Reisen Wenn du mal in dich gehst, hast du viele Engel, die sehr viele Sachen für dich erledigen. Das stimmt. Du aber auch. Auch wenn ich heute Morgen den Text nicht ausdrucken konnte. Okay. Gut. Inzwischen sitzt der Vater Tobit zu Hause und zählt die Tage, bis sein Sohn nach Hause kommt. Und als die Zeit um ist, die er für die Reise eigentlich vorgesehen hatte, und er immer noch nicht da ist, denkt er sich, na, vielleicht hat man sie abgewiesen oder Gabael ist gestorben oder niemand ist da, der Tobias das Geld gibt. Und jetzt fängt er doch an, sich Sorgen zu machen. Mhm. Aber da siehst du mal, 700 Kilometer war damals aus das der Welt. Es gab kein Handy und es gab kein Telefon und gar nichts. Da war einer weg und wenn er wiedergekommen ist, hast du Glück gehabt. Ja, so und ist ja auch, also so eine Überlegung hatten wir bisher auch noch nicht, dass da einer steht und sagt, oh komm, geh mal den Weg für mich. Und ich bin jetzt hier verheiratet und werde 14 Tage da bleiben. Ich soll nicht weggehen, aber ich versuche jetzt die Zeit effektiver zu nutzen. Ja, weil mein Vater, es geht ja alles von der Reisezeit ab. Genau. Und es wird jetzt hier genau berechnet. Ja. Kenne ich auch von anderen Texten nicht. Ja, klar. Nee, aber ich kenne es aus meinem Leben. Ja, ich auch. Ja. Und der Tobias fängt jetzt auch Sorgen zu machen und seine Frau natürlich, das ist auch wie bei mir, aber mein Mann noch immer ruhig und bedächtig ist, da raufe ich mir schon die Haare und renne nachts die Treppe rauf und runter, wenn das Kind nicht da ist. Und seine Frau macht es genauso. Unserem Sohn ist was zugestoßen, deshalb kommt er nicht, heult sie. Ich habe schon begonnen, ihn zu beweinen. Und alles ist mir gleichgültig geworden, seit ich das Licht meiner Augen weggehen ließ. Und der Tobit sagt, sei doch ruhig, mach dir keine Sorgen, es wird ihm schon gut gehen. Aber sie sagt, schweig, du kannst mich nicht täuschen, meinem Sohn ist was zugestoßen, läuft jeden Tag hinaus. Sie hat sie ihrem blinden Ehemann schon wieder über den Mund. Gell? Ja, und läuft jeden Tag hinaus, du bist schuld. Das will sie doch damit Dieses sagen. Du bist schuld. Du bist schuld. Und läuft jeden Tag hinunter auf die Straße und schaut, wo er bleibt und schaut in die Richtung, in die er fortgezogen ist. Er kann ist. Ja nicht schauen. Und sie isst nicht und nachts trappelt sie die Treppe rauf und runter und er hört sie um ihren Sohn Tobias klagen. Und naja, wie lange ist der jetzt weg? Vielleicht naja, 3 Monate? Ja, 4 Monate. Schon länger weg. Mhm. Ja. Und nun bittet der Sohn, also in Ekbatana, bittet der Sohn. Jetzt wieder Szenenwechsel. Ja, wieder Szenenwechsel. Wir sind jetzt wieder in Ekbatana. Der Tobias bittet seinen Schwiegervater Raguel, lass mich heimreisen, sonst geben mein Vater und meine Mutter die Hoffnung auf, mich je wiederzusehen. Und der Schwiegervater sagt, ach, bleib doch bei mir, ich will jemanden zu deinem Vater schicken und ihm sagen lassen, wie es dir geht. Aber der Tobias sagt, nein, ich gehe jetzt heim. Und da steht der Reguel auf und vertraut ihm die Sara als seine Frau an und gibt ihm die Hälfte des Vermögens mit Sklaven, Vieh und Geld. An der Stelle habe ich mich gefragt, warum haben sie denn den alten Tobit und die Hanna nicht eingeladen zur Hochzeit? Ich meine, die bringen den Gabael, schleppen sie vom Kaspischen Meer herbei. Vermutlich der längste Weg. Ja, ja. Ich nehme mal an. Mhm. Ja. Da hätten sie doch gleich wen schicken können. Mhm. Auf jeden Fall handelt es sich offensichtlich um eine wohlhabende Familie. Ja, die offenbar, die haben ordentlich Zaster. Mhm. Zum Abschied segnet er sie und gibt ihnen noch einen Segen mit und sagt zu seiner Tochter, halte deine Schwiegereltern in Ehren, von jetzt an sind sie deine Eltern. Und er küsst sie. Und seine Schwiegermutter sagt zum Tobias, ich vertraue dir meine Tochter an, mach ihr keinen Kummer. Ja. Ja. Also sind sehr selbstbewusste Frauen. Dass ein Vater seine Tochter küsst. Hast du das bisher noch nie gelesen? Genau. Noch nie. Eben, sag ich doch. Es ist neu und auch, dass die Schwiegermutter zu ihm sagt, mach ihr keinen Kummer. Und dann reisen die beiden ab. Also jeder unserer bibelfesten Hörer kann das Ding jetzt datieren, auf jeden Fall. Durch diese neuen Motive, die auftreten, auf jeden Fall sehr spätes Werk. Ja, stimmt. Und als sie auf der Heimreise in die Nähe von Ninive kommen, sagt der Raphael zum Tobias, also der Engel sagt zum Tobias, weißt du noch, mein Bruder, wie es deinem Vater ging, als du ihn verlassen hast? Wir wollen deshalb deiner Frau vorausgehen und das Haus auf ihren Empfang vorbereiten. Nimm die Galle des Fisches mit. Und sie machten sich auf den Weg und da kam auch schon der Hund. Siehste? Sie sind also im Radius des Hundes angekommen. Und die Hanna, die Mutter, sitzt am Weg und schaut sich die Augen aus nach ihrem Sohn. Und als sie ihn dann plötzlich kommen sieht, schreit sie ihrem Mann zu, dein Sohn kommt zurück und mit ihm der Mann, der ihn begleitet hat. Und Raphael sagt zum Tobias, ich weiß, dein Vater wird wieder sehen können. Streich ihm die Galle auf die Augen und sie wird brennen. Aber wenn er sich die Augen reibt, dann wird er die weißen Flecken verlieren und er wird wieder sehen können. Da fällt mir ein, Jesus tut's doch mit Spucke. Der spuckt doch da auch in die Hand und reibt es den Leuten irgendwo hin. Gibt's eine Geschichte. Ja. Genau. Ja, also so mit, ganz ohne Schmiere geht's bei ihm auch nicht. Hanna ist inzwischen herbeigeeilt und fällt ihrem Sohn um den Hals und ruft, ich habe dich wiedergesehen, mein Sohn. Jetzt kann ich ruhig sterben. Na, also. Und beide brechen in Tränen aus. Jetzt wird wieder geweint. Der Vater des Tobias versucht, ihm entgegenzugehen, fällt aber bei der Türe hin. Weil er blind ist. Der stolpert über die Schwelle. Er stolpert über die Türschwelle und da läuft ihm der Sohn entgegen, fängt ihn auf und streicht dem Vater die Galle des Fisches auf die Augen und sagt, hab keine Angst, mein Vater. Und der Tobit reibt sich die Augen, weil die brennen und da beginnen die weißen Flecken von den Augenwinkeln her sich abzulösen. Und als er seinen Sohn plötzlich sieht, fällt er ihm um den Hals und weint. Jetzt auch er. Sei gepriesen und so weiter. Jetzt bedankt er sich bei Gott. Und dann sieht Tobit die Schwiegertochter und geht ihr bis an das Tor von Ninive entgegen. Und er ist voll Freude und preist Gott und alle staunen, dass er wieder sehen kann. Tobit aber bezeugt, dass Gott mit ihm Erbarmen gehabt hat. Und als er seine Schwiegertochter sieht, da segnet er sie. Und bei allen Brüdern aus seinem Stamm in Ninive herrscht große Freude. Auch sein Neffe kommt zur Hochzeit und 7 Tage lang wird Hochzeit gefeiert. Schon wieder. Mit einem großen Fest. Die zweite Hochzeit jetzt. Und da werden jetzt die verschiedenen Verwandten noch benannt. Genau. Der Neffe und wer kommt noch? Ja. Und danach ruft der Tobit seinen Sohn Tobias zu sich und sagt, mein Lieber, vergiss nicht, dem Mann, der dich begleitet hat, seinen Lohn zu geben, aber du musst ihm mehr geben, weil wir ihm versprochen haben. Und der Tobias sagt, Vater, ich werde keinen Schaden erleiden, wenn ich ihm die Hälfte all dessen gebe, was ich mitgebracht habe. Okay. Denn er hat mich gesund zu dir gebracht, er hat meine Frau geheilt, er hat mein Geld abgeholt und er hat dich geheilt. Da sagt der alte Tobit, ja, in der Tat, er hat es wirklich verdient. Dann rief er den Engel zu sich und sagt, nimm die Hälfte von all dem, was ihr mitgebracht habt. Und der Engel nimmt beide beiseite und sagt zu ihnen, preist Gott und lobt ihm und hört nie auf, ihn zu preisen. Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren. Die Taten Gottes aber soll man offen rühmen. Es ist gut zu beten und zu fasten, barmherzig zu sein und gerecht zu sein. Lieber wenig, aber gerecht, als viel und ungerecht. Besser barmherzig zu sein, als Gold anhäufen. Denn Barmherzigkeit rettet vor dem Tod und reinigt von jeder Sünde. Wer barmherzig und gerecht ist, wird lange leben. Wer aber sündigt, ist der Feind des eigenen Lebens. Ich aber will euch nichts verheimlichen. Darum sollt ihr Folgendes wissen. Und jetzt hören wir uns das an, was der Raphael zu den beiden sagt. Als du, Tobit, hier gebetet hast und Sarah in Ekbatana, da brachte ich euer Gebet vor die Herrlichkeit des Herrn. Und solches geschah auch, als du die Toten begrubst, als du nicht gezögert hast, aufzustehen und dein Mahl im Stich zu lassen und hingegangen bist, um den Toten zu begraben, da wurde ich zu dir geschickt, um dich zu prüfen. Zugleich aber sandte mich Gott, um dich und deine Schwiegertochter Sarah zu heilen. Denn ich bin Raphael, einer von den sieben Engeln, die vor die Herrlichkeit des Herrn treten dürfen. Das Outing des Engels ist jetzt hier passiert, ja. Genau, Raphael gibt sich zu erkennen, aber hier als einer von sieben heiligen Engeln. Wir im Christentum haben ja vier Erzengel, ja. Im Judentum gibt es sieben. Da steht in meinen Fußnoten, in der jüdischen Überlieferung gilt Raphael als einer der sieben Thronengel, die vor dem Angesicht Gottes stehen als Retter aus dem Totenreich. Die christliche Überlieferung rechnet ihn zu den vier Erzengeln und verehrt ihn als Beschützer der Reisenden. Und wir haben ja noch das Bild des Jesaja im Kopf, wo die Cherubim und Seraphime um ihn rumstehen. Das sind, glaube ich, 12 oder sowas. Ja. Also es gibt unterschiedliche Zahlen. Es gibt Hierarchien unter den Engeln. Gibt der Moral mit. Ja. Und jetzt wird auch zum ersten Mal deutlich, warum diese Rahmenhandlung oder warum die Geschichte mit dem Toten erzählt wird. Weil das ist eine Prüfung des Himmels gewesen. Ja. Also holt ihn vom Marktplatz, den Erwürgten. Ja. Wobei man natürlich schon auch sagen muss, auf welchem Hintergrund wird diese Geschichte erzählt. Was für Realitäten haben die Leute im Kopf? Ja, wenn da sie haben wir diese, ja vorhin drüber gesprochen. Das ist NS-Zeit. Also wie verhältst du dich, wenn… Jeden Tag ein Toter irgendwo liegt. Ja, und wenn es deine Leute sind. Ja. Und wenn es dich auch jederzeit treffen kann und deine Kinder. Und da erschrecken die beiden und fallen vor Furcht vor ihm nieder, der Tobias und der Tobit. Der Engel sagt aber, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch, preist Gott in Ewigkeit. Während der ganzen Zeit, in der ihr mich gesehen habt, habe ich doch nie etwas gegessen oder getrunken. Ist euch das nicht aufgefallen? Ihr habt nur eine Erscheinung gesehen. Darüber haben sie sich auch nie Rechenschaft abgelegt, vor allem der Tobias hat nie gesehen, dass der etwas isst. Und er verschwindet dann. Und als sie wieder aufstanden, sahen sie ihn nicht mehr. Und sie verkündeten überall, welch große und wunderbare Dinge Gott getan hatte und dass ihnen der Engel des Herrn erschienen war. Also es war wie eine Himmelfahrt jetzt. Ne? Hm. Finde ich aber interessant, dass er, also dass er sich zu erkennen gibt, und aber dann auch sagt, ist euch das nicht aufgefallen? Ja, und dann auch noch einen ganzen Sermon macht und eigentlich so eine Art von Angeologie anlegt. Mhm. Also Lehre von den Engeln, wir sind so und so viele und so. Mhm. Also auch da siehst du alles, was im Christentum später gedacht wurde, angelegt ist es im späten Judentum. Mhm. Diese Vorstellungen sind im späten Judentum angelegt. Und jetzt kehrt das große Glück zu Tobit ein. Und er singt einen langen Lobpreis, den ich jetzt auch zu weiten Teilen überspringe, weil wir das alles schon ungefähr 100 Mal gehört haben. Aber er singt eben auch, meine Seele preise Gott, den großen König, denn Jerusalem wird wieder aufgebaut. Aus Saphir und Smaragd, seine Mauern macht man aus Edelstein, seine Türme und Wälle aus reinem Gold. Jerusalems Plätze werden ausgelegt mit Beryl und Rubinen und mit Steinen aus Ophir. Halleluja, ruft man in all seinen Gassen und stimmt in den Lobpreis mit ein. Gepriesen sei Gott, er hat uns groß gemacht für alle Zeiten. Und jetzt ermahnt er seinen Sohn Tobias, erst wird noch erzählt, dass er 58 Jahre alt war, als er sein Augenlicht verlor. Und 8 Jahre später hat er es wieder bekommen, also mit 66. Und er blieb wohltätig und hörte nie auf, Gott den Herrn zu fürchten und sich zu ihm zu bekennen, und er wurde sehr alt. Und als er merkte, dass es jetzt aufs Ende zugehen, sagte er zu seinem Sohn, ich werde alt, werde bald aus dem Leben scheiden, zieh mit deinen Kindern nach Medien zu deinem Schwiegervater. Denn ich bin überzeugt, dass der Prophet Jona recht hatte, als er sagte, dass Ninive ganz zerstört werden wird. In Medien aber, also im Westen des Iran, wird vorläufig noch Frieden herrschen, bis auch für dieses Land die Zeit gekommen ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass unsere Brüder, die noch in der Heimat leben, also in Israel, aus dem gesegneten Land verjagt werden. Jerusalem wird verlassen sein und das Haus Gottes wird niedergebrannt und verwüstet daliegen, bis eine bestimmte Zeit vergangen ist. Also, dann werden wir alle aus der Gefangenschaft zurückkehren und Jerusalem in seiner Pracht wieder aufbauen. Also du siehst jetzt auf jeden Fall, dass das Buch Jona, über das wir, ich glaube, das nächste Mal sprechen werden. Ja, das nächste Mal, zur Oster-Ausgabe. Dass das Buch Jona diesem Autor schon vorgelegen hat. Ja, Ja. Deswegen habe ich auch bestimmt, dass wir diesen Autor jetzt lesen. Ja, genau. Damit wir auf den Jona, denn den Jona, auf den kommen wir, und auf die Zerstörung des Ninives und auch auf die Tatsache, dass Jona irrt. Und wir kennen, glaube ich, die Meder, nicht Medien, sondern Meder, kennen wir aus dem Gesetz der Perser und Meder. Ja. Das ist ja eine Redewendung, es ist kein Gesetz der Perser und Meder. Ist das so? Ja, die kommt aus der Bibel. Ja, da kennen wir die. Also sagt das der Tobit. Das sind unverbrüchliche Gesetze, die auf keinen Fall durchbrochen werden dürfen. Also sagt der Tobit zu seinem Sohn Tobias, ziehe fort aus Ninive, mein Sohn, denn alles wird eintreffen, was der Prophet Jona gesagt hat. Doch bleibe nicht länger, begrab mich und deine Mutter in Ehren, gib ihr ein Grab an meiner Seite, doch bleib nicht länger in Ninive, sagt er ihm 3 oder 4 Mal. Und als er dann gestorben ist, begräbt er Tobias ihn in Ehren. Und als seine Mutter gestorben ist, begräbt er sie an der Seite seines Vaters. Dann zieht er mit Frau und Kindern nach Ekbatana zu seinem Schwiegervater Reguel, wird dort sehr geachtet und von allen hofiert und begräbt dann seine Schwiegereltern irgendwann und erbt den gesamten Besitz. Und als alter Mann stirbt er dann selber in Ekbatana in Medien. Vor seinem Tod hörte er noch vom Untergang Ninives, das von Nebukadnezar und Xerxes erobert wurde. So konnte er sich noch vor seinem Tod über den Fall Ninives freuen. Wir sehen, dass es ihm auf das Historische nicht ankommt, weil er die Assyrer und die Babylonier und dann die Perser alle in einem Namen nennt, am Schluss. Du kannst verstehst du? Ja. Diese Städte sind symbolisch. Ninive ist ein Moloch, in dem Juden verfolgt werden. Mhm. Und davon kennen die Juden viele. Dann wollen wir heute unsere Sendung beschließen. Ja. Willst du noch ein gutes Wort zum Schluss sagen? Ich finde, dass man 2 kleine Wörter zum Schluss noch dem Tobit anhängen kann. Das eine ist diesen guten Sohn, als der er vorgestellt wird mit seinen gerechten Eltern. Da können wir aus dem Buch der Sprüche diesen Spruch beisteuern. Lass sich deinen Vater und deine Mutter freuen und fröhlich sein, die dich gezeuget haben. Das ist das eine. Und das zweite spielt auf das Motiv des Schutzengels Raphael an. Und da heißt es im Psalm 91: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ja, damit wären wir heute am Ende. Ja, der Prophet Jona wird uns in der nächsten Ausgabe, unserer Osterausgabe, beschäftigen. Das ist eine meiner allerliebsten Geschichten im Alten Testament, eine ganz berühmte Geschichte. Und die werden wir in der nächsten Folge besprechen. Genau, da kommen Ungeheuer vor und Tod und Teufel und Schiffbruch und alles Mögliche. Also tschüss dann. Bis dann. Tschüss. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.